Band 2, Kapitel 5 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ralf Stegelmeier, Lübbecke. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 2, Kapitel 5. Und wie sieht es aus in diesem Gallien, das ich den Barbaren wieder abnehmen soll? Ach, Helios möchte schaudernd sein Auge abwenden von dem Elend in dem Lande. Und wer hat dies Elend verschuldet? Zum größten Teile Konstantius. Er hat in seiner Wut und Hast vor allem seine persönlichen Gegner niederzuwerfen, er selbst, der Imperator, hat um Decentius, dem Bruder des Anmaßers Magnentius, zu vernichten, Könige und abenteuerische Gefolgsherren der Alamannen und der Franken in das Land gerufen. Er hat ihnen noch obendrein Geld bezahlt und andere Geschenke gespendet dafür, auf dass sie, ihrem eigenen Herzenswunsch folgend, den Rhein überschritten, ja, er hat ihnen sogar, sagt man, urkundlich das Recht eingeräumt, alles Land in Gallien, das sie besetzen könnten, für immer zu behalten, wenn sie nur Decentius beseitigt hätten. Auf diese Urkunde beruft sich, höre ich, der wildeste dieser Könige, der ungetüme Knodomar. Aber daran kann ich doch nicht glauben. Alsbald behandelten die Barbaren, nachdem des Konstantius Anhänger sie selbst über den Rhein geführt, alle Römer ohne Unterschied, auch die zu Konstantius hielten als Feinde. Und unaufhaltsam, wie die See nach durchbrochenem Deich, ergossen sich diese Germanen weithin über alles Land. 45 starke Festen, nicht 4 oder 5, wie man mir vorgetäuscht hatte, deren wehrhafte Mauern zugleich blühende Städte umschlossen, sind von ihnen erobert und, sofern römische Steinhäuser zu verbrennen sind, niedergebrannt. Von Rhein, Maas und Mosel landeinwärts haben sie über 17 Stunden weit das Land besetzt und mehr als dreimal so viel, 54 Stunden weit erstrecken sich ihre Streifzüge über das schutzlose Land. Die reichen Grundherren zuerst flohen von ihren Villen in die festen Städte. Bald folgten Kolonen und Sklaven mit dem noch geretteten Vieh. Schon 2 Jahre lang vermag die in den engen Stadtfestungen zusammengedrängte Bevölkerung nur noch von jenem Getreide zu leben, das sie innerhalb der Wälle baut auf den Städten niedergerissener Häuser. Die spärlichen Besatzungen aber, seit Jahren ohne Sold, ohne Vorräte, ohne Erneuerung von Waffen und Ausrüstung, weigern ihren Befehlshabern offen den Gehorsam, wollen diese sie vors Tor hinausführen gegen die Barbaren, bei deren Nähe, ja bei deren Namen schon sie zittern. Und all das soll ich bessern. Ich, Flavius Claudius Julianus. Unter den Götterfreunden zwar der Erste, unter den Philosophen und Dialektikern nicht der Letzte, aber unter den Feldherren und Staatsmännern der Unauffindlichste. Ist hübsch, unauffindlichst, nicht? Hier unterbrach mich der treue Jovian. Allzu lange schon, meint er, mühe ich mit Schreiben. Aber die Mühe ist süß. Ich diktiere meinem holden Weibe, das unsere Geheimschrift rasch erlernt hat, ein Stück dieser Briefe, während ich ein anderes selbst schreibe. Ist es Eitelkeit, dass ich selbst das mitteile? Wahrscheinlich. Ach, der wirkliche Cäsar beschäftigte lesend und schreibend 3 Schreiber zugleich. Ob ich es wohl auch hierin noch ihm gleichtun werde, wie in der befohlenen Eroberung des Rheins? Ich habe Jovian zu meinem Praefectus Praetorio für Gallien ernannt. Freilich müssen wir es erst haben. Er rief mich ab in den Hof des Palatiums zu Vienne, in dessen Lesegemach ich dies schreibe. Er behauptet, in den anderen Leibesübungen, zu denen er mich, den oft Widerstrebenden, schon in Athen herangezogen, gehe es so leidlich. Aber meine Beine seien noch allzu ungelenk im Springen. Allerdings ist meine Zunge viel gelenker im Reden. Und so zwingt er denn seinen Herrn und Cäsar täglich, mit der Sprungstange weiter und weiter zu hüpfen. Im Schlosshof liegt weicher Schnee, es ist Januar, das ist ein Glück. Denn eben fiel ich sausend auf meine sehr unzäsarische spitze Nase. O Plato, Plato, welche Beschäftigung für einen Philosophen. Aber zurück zu Gallien und meinen unlösbaren Aufgaben. Schon auf dem Wege hierher, in der Tat am 1. Tag nach meinem Aufbruch von Pavia zu Turin, am 2. Dezember, erfuhr ich durch eilende Boten, welche die verzagenden Städte Galliens hilfeheischend an den Hof gesandt, dass auch Köln, das alte, stolze Hauptbollwerk unserer Macht am Rhein, gefallen war. Ein wahrer Donnerschlag von einer Nachricht. Mein Herr, der Imperator, hatte das, wie sich nun ergab, genau gewusst. Allein er hatte es nicht für nötig erachtet, mir diese Kleinigkeit mitzuteilen, wahrscheinlich aus gütiger, mitleidiger Schonung. Ja, er trieb die, wie soll ich sagen, die christliche Selbstverleugnung so weit, dass er mich ganz ruhig anhörte, als ich ihm auseinandersetzte, unerachtet des Verlustes so vieler fester Plätze an die Barbaren sei ich entschlossen, den Auftrag der Befreiung Galliens anzunehmen, da ja Köln noch unser sei. Und er lächelte beifällig, als ich ihm tags drauf nun meinen Feldzugsplan entwickelte. Ja, meinen. Allein ohne Jovian hatte ich ihn entworfen. Jovian hat ihn nachträglich voll gebilligt. Es ist wieder Eitelkeit, denkst du jetzt, Olysias, dass er mir beides schreibt? Der stützte sich ganz auf jene Feste. Von dort aus konnte ich zugleich die Franken im Norden und die Alamannen im Süden beobachten, bedrohen, ihre etwa geplante Vereinigung auseinanderhalten, sie vereinzelt angreifen und schlagen. Die Art seines Lächelns hierbei fiel mir zwar ein wenig auf, es war so listig überlegen, aber errötend sagte ich mir, der so viel Reifere mache sich ein wenig lustig über die junge Feldherrnschaft seines Cäsars. Jetzt freilich weiß ich, was das imperatorische Lächeln bedeutete. Es verlachte die Leichtgläubigkeit des Harmlosen, der an Worte glaubt, die er am Hofe hört. Mein Augustus wusste genau, dass Alamannen und Franken sich vereint hatten, dass Knodomar, ein König der Alamannen und ein batavischer Königssohn, miteinander Köln belagert, erstürmt und halb verbrannt hatten, zur Strafe dafür, dass die doch germanische, ubische Bevölkerung neben der römischen Besatzung auf den Wällen gegen die Stammgenossen gefochten hatte. Der Führer der Römischgesinnten, Spurius Romanus, fiel in dem erbrochenen Tor durch das Schwert des Alamannen. Der Verlust Kölns war der Zusammensturz all meiner Pläne, fast auch meiner Hoffnungen. In dem ersten Schmerz und vielleicht auch Zorn wollte ich meinem klugen Herrn den Feldherrnauftrag und die Cäsarenschaft vor die Füße werfen. Hatte ich doch nichts dadurch erreicht, als den sicheren Untergang in einem Unternehmen, das jetzt von jedem Verständigen mir als Tat der Eitelkeit, der Torheit angerechnet werden muss. Zwar sagte ich mir, dass ich rühmlicher durch den Speer der Germanen falle als wie Gallus vom Henker erdrosselt, und in dem Abschiedsblicke meines Herrn lag sowas wie der Gedanke, der muss mir Gallien schaffen oder ich schicke ihn zu Gallus in den Hades. O Lysias, wenn du einen leibschwachen, ungeübten Jüngling, der in gebundener Zurückgezogenheit, bis er sein Haus nicht verlassen, plötzlich auf den Kampfplatz der Olympischen Spiele stellst, ihm zurufend, nun zeige dich in allen Wettkämpfen dem versammelten Volke, vor allen deinen Landsleuten, für welche du wettstreiten sollst, zugleich aber auch den Barbaren, die du in Schreck und Furcht vor dir versetzen sollst. Würdest du dessen Seele nicht völlig niederschlagen und vor dem Kampf kampfunfähig machen? Dies war meine Lage. Aber eine große Seele verzagt nicht und beugt sich nicht, und nicht klein gab mir Helios die Seele. Ich widerstrebte bald dem Verzweifeln, und auch Jovianus kam zu Hilfe. »Ich bin kein Philosoph«, sprach der in seiner schlichten, nüchternen Weise, »und kein Sterndeuter und kein Schwärmer für deinen Homerus. Ich bin durchaus prosaisch und hausbacken.« Helios weiß, dass Jovian nie lügt, also auch nicht in diesen Worten. »Aber aus deinem Homer habe ich mir einen Spruch gemerkt. Ein Wahrzeichen nur gilt, für die Heimat kämpfen und sterben. Du musst nach Gallien gehen. Wahrscheinlich bist du dann verloren. Aber gehst du nicht, ist Gallien gewiss verloren. Rom ruft, du musst.« Ich sah es ein, zerriss den heftigen Brief, den ich an den Augustus geschrieben. Schade darum, er war ein kleines Meisterstück, mehr noch des Zornes als des Stils, und setzte die Reise fort nach Gallien und in den Untergang. Denn was soll ich, der die 24 Jahre meines Lebens fast nur in Klöstern, Schulen, Büchereien zugebracht, in Theologie, Mystik, Philosophie, Rhetorik, Dialektik, der ich nie das geringste Amt bekleidet, nie eine Zehntelkohorte befehligt, erst seit einem Jahre fechten und reiten gelernt und allerdings viel Kriegsgeschichte und Kriegskunst getrieben habe, in Büchern, was soll ich ausrichten als Feldherr und als Staatsmann? Es ist, als sagt man einem Mann, spring in diese verdreckte Grube, dann sollst du Cäsar heißen. In der Grube aber harren des Waffenlosen ungezählte Bären, und man wusste recht wohl, in welche Grube man mich springen ließ. Ende von Band 2, Kapitel 5.